Ihr hört Püff bis zum freien Radio in Berlin. 16 Uhr hier im Noch-Pi-Radio-Verbund. Mittwochnachmittag, Zeit für Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Nachdem wir in den letzten Wochen viele internationale Schwerpunkte haben, schauen wir heute mal mehr nach Berlin. Die Kultkneipe oder auch Legende, wie sie genannt wird, Syndikat in Berlin-Neukölln, ist auch von Gentrifizierung bzw. von Verdrängung bedroht. Soll dort nicht aufgewertet werden, sondern die Kneipe soll komplett rausgeschmissen werden. Ich sprach mit jemandem von deren Öffentlichkeits-AG. Und das hört ihr heute hier in der Sendung. Dann habe ich mich mit Johannes vom Freien Radio Berlin unterhalten, wie es denn eigentlich auf dieser Frequenz hier weitergeht. Denn ich habe es ja verschiedentlich angedeutet und aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben es wahrscheinlich auch in anderen Sendungen gehört. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat eine neue Lizenzierung vorgenommen. Konkret heißt das für freie Radios weniger Möglichkeiten, weniger Sendezeiten. Aber was da genau los ist, das hört ihr gleich hier in der Sendung. Dann haben wir natürlich einen internationalen Teil. Mumia Abu-Jamal spricht über den patriarchale Gewalt, über Sexismus und Vergewaltigung, die tief in der US-Gesellschaft verwurzelt sind, aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Gegenwart. Und dann haben wir auch einen aktuellen Bericht der Mumia Hörbuchgruppe, denn am vergangenen Montag hat es eine weitere gerichtliche Anhörung gegeben, ob Mumia Abu-Jamal nun endlich ein neues Verfahren bekommt. Da ist einiges zu sagen und das werdet ihr hier in der Sendung hören, natürlich zusammen mit unserem Serviceteil, dem Demo-Ticker und den Veranstaltungshinweisen. Und wenn wir es dann noch schaffen, ein klein wenig Radaumusik, ein paar Töne seien uns gegönnt. Jetzt geht's los, gute Unterhaltung. I'm What would Cliff Burton do? Fragen hier die Punkrocker von Consumed aus England. Nach vielen, vielen Jahren endlich eine neue Scheibe. Cliff Burton natürlich unvergessen, der erste Bassist und Mitbegründer der Band Metallica. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Markt in der Herford, am Herfordplatz in Neukölln, im Weise-Schiller-Kiez. Ich habe hier Alette von der Öffentlichkeits-AG Syndikat. Hallo. Hallo. Und das Syndikat ist eine kleine Kollektivkneipe in der Weisestraße, seit 33 Jahren fester Faktor hier im Kiezleben. Bitte erzähl uns doch mal, was da gerade das Problem ist. Dem Syndikat wurde gekündigt im Sommer und das soll jetzt raus. Und dagegen wehren wir uns. Es ist irgendwie ein großes Firmengeflecht, dem das Haus gehört. Und die sind absolut nicht bereit, die Eigentümer nochmal neu zu verhandeln. Und es steht für uns auch oder für mich persönlich symbolisch für die Entwicklung, die hier im Kiez stattfindet, die in ganz Berlin stattfindet. Und ich finde, das geht nicht. Die Entwicklung der Aufwertung und der Vertreibung von Mieterinnen und Mietern, die nicht so einkommensstark sind, oder? Genau, einerseits von Mieterinnen und die nicht so einkommensstark sind, aber andererseits auch von vielen sozialen und linken Projekten, die verdrängt werden. Was sind denn die Absichten oder warum will nach 33 Jahren diese Firma den Mietvertrag oder den Gewerbemietvertrag des Syndikats nicht verlängern? Das können wir alle nur mutmaßen, weil es keinerlei Kommunikation gibt zwischen dem Eigentümer und dem Kollektiv. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach nicht so interessant ist für einen Eigentümer, der vielleicht die Wohnungsmieten in Zukunft nochmal anziehen will und renovieren will, wenn da unten eine laute Kneipe drin ist. Vielleicht kann man irgendwie auch die Wohnung teurer vermieten, wenn es ein bisschen ruhiger ist und da vielleicht ein nettes Café drin ist oder sowas. Ich war ja vor einigen Tagen auf einer Kiezversammlung, die eben im Syndikat stattfand, wo ja viele Anwohnerinnen und Aktive dabei waren. Dort wurde gesagt, dass die Wohnungen in dem Haus schon fertig gemacht worden sind für die Umwandlung in Eigentum. Heißt das dann nicht letztendlich auch, dass nicht nur das Syndikat bedroht ist, sondern eigentlich auch alle Leute, die in dem Haus wohnen? Würde ich auch vermuten. Also wenn das Syndikat geht, dass es danach weitergeht und die Mieterinnen auch weichen müssen. Okay. So, und du bist jetzt in der AG Öffentlichkeit. Ich habe da auf der Vollversammlung gehört, dass es noch viele weitere AGs gibt. Erzähl uns doch mal, was ihr gerade macht und was so läuft. Also wir kümmern uns vor allen Dingen um den Infostand, der hier jeden Samstag auf dem Wochenmarkt ist. Und hier passiert ganz viel. Wir haben Kuchen da, wir geben Informationen raus, Flyer verteilen wir, es gibt Siebdruck. Heute wollen wir Transpis bemalen für die Nachbarinnen, die sich das an den Balkon hängen können. Und außerdem... Es ist sehr schön, weil wir viel ins Gespräch kommen mit Nachbarinnen, auch die selber Angst haben, dass sie irgendwann auch betroffen sind von Verdrängung oder die jetzt schon betroffen sind. Und da überlegen wir gerade, ob wir auch Strukturen aufbauen können, die ein bisschen nachhaltiger sind und wo die Leute sich untereinander vernetzen. Und dann nur eine starke Kiezgemeinschaft kann sich aktiv wehren. Ich habe auch gesehen, beim Siebdruck hier können Leute, also es gibt Stoffe für Transparente, aber Leute können auch ihre eigenen Klamotten mitbringen und bedrucken. Und das passiert jetzt auch schon, während wir hier stehen. Sehe ich gerade, wie das losgeht. Also wer das hört, jeden Samstag, also in absehbarer Zeit wahrscheinlich jeden Samstag, ja, oder? Ja, jeden Samstag von 11 bis 16 Uhr sind wir da. Ja, könnt ihr zum Beispiel auch hierher kommen, euch Soli-Shirts selber drucken oder Banner, Transparente für euren Balkon, also Solidarität mit dem Kiezprojekt ausdrücken. Aber es gibt ja auch eine Menge anderer Aktivitäten. Also es gibt eigentlich eine ganze Aktionswoche so in nächster Tagen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Genau, das Kollektiv des Syndikats hat zusammen mit anderen betroffenen Projekten, zum Beispiel der Meuterei, sich Gedanken gemacht, was sie zusammen machen können, um dagegen zu kämpfen. Und wir wollen jetzt eine Interkitionale machen. Da gibt es ein buntes Programm für die ganze Woche. Ich habe jetzt den Termin nicht im Kopf. Ja, es geht Anfang November los. Ist auch die Potze Drugstore sind auch daran beteiligt. Alle drei ja räumungsbedroht. Nebenbei die X-Beliebig oder Liebigstraße ist ja auch räumungsbedroht. Alles zu Silvester diesen Jahres. Die Meuterei etwas später. Alle anderen Projekte sind zum Jahresende bedroht rauszufliegen. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn Interessierte sich die Blogseite vom Syndikat anschauen, weil da sind diese ganzen Termine gelistet. Es ist wirklich sehr viel. Es gibt auch eine Fahrradrallye oder eine Rallye von... Rallye oder so. Ja. Es gibt vor allen Dingen, das ist vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die das ein bisschen länger kennen, interessant. Der 33. Geburtstag des Syndikats fällt in den kommenden Monat. Auch der wird natürlich trotz der Umstände gefeiert. Und ich würde gern nochmal dir ein paar Fragen stellen. Du sagtest ja, du sprachst ja über den Eigentümer. Also es gibt eine Briefkastenfirma, das ist ja allgemein öffentlich bekannt, die diese Kündigung über die Hausverwaltung ausgesprochen hat. Aber inzwischen gibt es ja mehr Informationen, was da auf der Kiezversammlung erzählt wurde. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen? Ja, ganz grob kann ich das erzählen. Also es hat sich ganz viele ganz großartige Leute zusammengeschlossen und so eine Recherche-AG gebildet. Und was jetzt rausgekommen ist auf jeden Fall, dass es halt sehr, sehr viele Firmen gibt, die alle einer Dachfirma oder einer Überfirma in London gehören. Die Pierce Global heißen die. Und all diese Firmen, die zu dieser Pierce Global gehören, sind, glaube ich, also ich weiß nicht, über 100 Firmen. Und die haben insgesamt nur 2 Geschäftsführerinnen. Also es ist schon bemerkenswert, dass irgendwie 2 Menschen so viele Firmen leiten können. Dass die ganze Post überhaupt in einen Briefkasten passt. Genau, ja. Wir haben auch irgendwie solidarische Leute in Luxemburg. Die haben für uns die Briefkästen fotografiert. Und es ist sehr spannend zu sehen, was für eine Liste an diesem Briefkasten dranhängt. Das sind irgendwie über 50 Firmen, glaube ich. Ich habe sie nicht gezählt. Es sind 71. 71, okay. Es ging wohl auch noch weiter, was da erzählt wurde, dass derselbe Geschäftsführer und seine Partnerin in Dänemark eben solche Briefkästen betreiben und dort auch nochmal über den Daumen knapp 90 Firmen dort leiten. Also ein irres Arbeitspensum, was diese beiden Leute hinlegen. Und gut, wir alle wissen, wozu das da ist. Firmen wollen nicht in die Verantwortung genommen werden. Zu Pierce Global hattest du erwähnt, es gibt ja auch die Pierce Foundation, die denselben 3 Inhabern gehört. Kannst du dazu was sagen? Also die Informationen, die auf der Kiezversammlung geteilt worden sind, da hieß es, dass die so sich so einen sozialen Anstrich geben mit dieser Pierce Foundation und zum Beispiel Waisenheime finanzieren. Ja, auch ein Hospiz für krebskranke Kinder, ne? Hospiz für krebskranke Kinder, ja. Okay, also ein wohltätiger Millionärs- oder Milliardärsfamilie, die nebenbei in gigantische Immobilien Geschäfte in verschiedensten Ländern Europas betreibt, so wie der erste Eindruck ist. Sind die auch hier in Berlin erreichbar? Also es gibt, die haben ein Büro am Kurfürstendamm, ich glaube Nummer 177 oder so, aber erreichbar sind die nicht. Okay, also die sind dann gleich nebenan von Herrn Padovic, der ja in dieser Stadt kein Unbekannter ist und für den frühere Senate und vielleicht auch für den jetzigen irgendwelche Kastanien aus dem Feuer holt, indem er ehemalige besetzte Häuser irgendwie räumen will. Die alle dort auf dem Kudamm versammelt. Das ist das Nachbarhaus von Padovic, ja. Wo Padovic sein Büro hat. Ja, also der Ausblick ist jetzt erstmal Öffentlichkeit herstellen? Genau, Öffentlichkeit herstellen und ein bisschen, also wir haben ja diese Unterstützerlisten auch, wo die Nachbarschaft sich solidarisch zeigen kann und irgendwie es wäre, der Sinn dabei ist, dass wir dann die benutzen, um der Hausverwaltung und den Eigentümern klarzumachen, dass es halt eine Institution ist hier im Kiez und dass es viel Rückhalt gibt und sogar es gibt ja sogar Rückhalt in der BVV. Es gab ja vor kurzem eine kleine Demonstration, also so klein war die gar nicht. Selber war ich nicht dabei, aber ich habe gehört, 400 bis 500 Menschen haben sich erst vom Syndikat versammelt und dann eine Demo durch den Kiez gemacht. Es gab mehrfach auch schon vor der BVV im Rathaus Neukölln Kundgebung. Sind da weitere geplant? Das weiß ich nicht. Also von unserer Seite, von unserer AG nicht. Mir ist noch aufgefallen auf der langen Liste der Termine, dass es auch einen antifaschistischen Kiez-Spaziergang hier demnächst geben wird im Weise- und Schiller-Kiez. Es ist bekannt, dass Faschisten Steigbügelhalter der Reichen und Großgrundbesitzer sind. Aber direkt nach der öffentlichen Ankündigung, dass das Syndikat existenzbedroht ist, gab es verschiedene Übergriffe von Nazis. Kannst du uns dazu was erzählen? Also das habe ich auch nur gerüchteweise mitbekommen, dass sie in 2 aufeinanderfolgenden Freitagen hier im Kiez unterwegs waren, in einer größeren Gruppe. Also circa 25 Leute, habe ich gehört, haben Menschen bedroht und es ist auch zu herben Auseinandersetzungen gekommen. Aber in letzter Zeit, gab es dann noch weitere Vorfälle oder? Danach ist es ruhig geblieben, also es kam zu keinen Vorfällen mehr. Nicht, dass es bekannt geworden ist auf jeden Fall. Also dieser antifaschistische Kiez-Spaziergang, wenn ihr da hingehen wollt, der ist am Samstag, den 16.11. Auf dem Herfurtplatz im Weise-Schiller-Kiez. Aber ihr könnt das natürlich alles auch noch genau auf der Blogseite sehen oder auf dem Twitter-Account, was das Syndikat betreibt. Vielleicht kannst du uns die beide mal ansagen. Genau, der Blog ist syndikatbleibt.noblogs.org Und bei Twitter findet ihr unter Syndikat44 die Internetpräsenz. Ja, vielen Dank, viel Erfolg und ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Sendungen öfter darauf zurückkommen. Ja, danke dir. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Und hier ist Radyoaktif mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Also ich stehe hier mit Johannes vom Freien Radio Berlin. Es hat vor einigen Tagen oder fast schon 2 Wochen her jetzt eine Entscheidung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zur Frequenzvergabe für die 88,4 in Berlin und die 90,7 in Potsdam gegeben. Das beinhaltet eine Menge Veränderungen. Hallo Johannes, was hast du dazu zu sagen? Eine ganze Menge. Also die Veränderung, die ganz konkret sein wird, ist, dass wir grob gesagt bisher die Sendezeiten von Montag bis Freitag hatten und jetzt nur noch die Sendezeiten von Montag bis Donnerstag. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Sendetag weniger. Nach wie vor ist so eine imaginäre Grenze. Nein, nicht nach wie vor, das hat sich auch geändert. Also die Sendezeiten enden jeweils um 0 Uhr, was nicht wirklich radiomäßig gedacht ist. Normalerweise würde ein Radiotag irgendwie zu einer anderen Zeit anfangen als um 0 Uhr. Das heißt, wir werden in Zukunft Donnerstag um 23.59 Uhr eine Übergabe haben an ein anderes Sendekonglomerat, nämlich das um Reboot FM und Kashmir Radio hauptsächlich, die sich 88,4 Netzwerk Berlin genannt haben und als solche sich eben so wie wir beworben hatten bei der Medienanstalt für diese nicht kommerzielle Frequenz. Ich so als kleiner Radiomachender, der das irgendwie alles versucht zu verstehen, bin total überrascht, denn diese ganze Ausschreibung um die Frequenz, die MABB ja im Frühjahr gestartet hat, ging ja ganz klar darum mit der Ansage, dass ein Lizenznehmer am Ende übrig bleiben sollte, also ein Radio. Und das Freie Radio Berlin hat sich auch ganz bewusst so aufgestellt, zugangsoffen zu sein und das eben zu ermöglichen, dass unter einem Radio sozusagen diese Frequenz betrieben wird. Hat die MABB in irgendeiner Art und Weise begründet, warum sie jetzt doch wieder eine Teilung der Frequenz vornimmt? Nein. Sie haben halt verwiesen, also in dem Bescheid, ne, so eine Lizenz ist ein Bescheid einer Anstalt eben, in dem Fall des öffentlichen Rechts, also dieser Medienanstalt. Und in diesem Bescheid wird Bezug genommen auf das Verfahren, aber eben nicht auf die Ausschreibung. Wie du schon richtig gesagt hast, ging die Ausschreibung, hat benannt, dass es eben nur noch einen einzigen Anbieter oder eine einzige Anbietergemeinschaft geben sollte. Und dann ist aber mit diesem Beschluss jetzt, sind es doch zwei Gruppen oder zwei Lizenzen, die vergeben werden. Plus, dass an der ursprünglichen Verteilung, also der zeitlichen Verteilung, die es vorher im Pi-Radio Verbund gab, was ja im Wesentlichen der Bestandteil von Freies Radio Berlin ist, dass da einfach ein Tag weggefallen ist. Also dass letztendlich freie Radiogruppen Sendezeit verlieren, oder? Ja, muss man erstmal so sehen. Wobei ganz grob gesagt, wir also rein formal mit diesem Bescheid die Nacht dazu gewinnen. Bisher ist es ja so, dass nachts von 1 Uhr bis 5 Uhr, und zwar die ganze Woche hindurch, BLN-FM die Frequenz hat. Rein formal wären die jetzt eigentlich draußen zum Beispiel. Aber wir haben ja auch im Vorfeld mit BLN-FM gesprochen, so wie die sich das vorstellen mit den Sendezeiten. Das heißt, wir werden für diese Tage, für diese verkürzte Sendestrecke eben unsere Sendezeiten auch neu organisieren müssen. Wir werden teilweise auch um das Programm, das am Freitag eben nicht mehr tagsüber gesendet werden kann, um solche Programmbeiträge aufzufangen, werden wir teilweise auch in die Nacht gehen müssen, wobei das eben die Frage ist, ob das mit allen Sendeformaten so ohne weiteres funktioniert oder nicht. Das wird sehr großer Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall sein. Wir werden überlegen müssen, wie wir damit umgehen, dass wir bisher syndiziertes Programm hatten von Radio Korax, also dass wir das ja sehr gut gemachte Mittagsmagazin von Radio Korax zum Beispiel übernommen haben, ob wir uns das bei der verkürzten Sendezeit, die wir jetzt noch haben, ob wir das in der Weise dann weiter fortführen. Uns war klar, dass wir mit dass es große Änderungen geben würde mit dem mit der Entscheidung, aber dass es diese Form annehmen würde, damit hatten wir wirklich nicht gerechnet. Ab wann können sich Hörerinnen und Hörer dieser Frequenz dann darauf einstellen, dass es auch hörbar Veränderungen hier geben wird? Also die Medienanstalt als eben lizenzierende Behörde, hat eine Frist gesetzt, bis wann die Partagierung, so nennen die das, also die Aufteilung der Frequenz effektiv sein muss, also auch technisch vollzogen. Und das ist der 15. Dezember. Das heißt also, ab dem 15. Dezember können Hörerinnen und Hörer, die gewohnt sind, Sendungen am Freitag oder vielleicht auch im Pi-Radio-Verbund am Wochenende zu hören, was es ja bisher gab, die können diese Sendung dann dort nicht mehr hören an den gewohnten Sendestellen. Ja, genau. Zum Beispiel die Sendung, die bei einem unserer Mitgliedsgruppen, also bei Urfunk, gelaufen ist am Sonnabend, die wird erstmal entfallen. Und es ist die Frage, wie wir das auffangen können. Und ich meine, das ist also nur als Beispiel, möchte mich da jetzt nicht als Sprecher zu aufmachen, da müsste es vielleicht direkt mal die Menschen auch von Urfunk fragen, aber das ist schon. Für die ist dieser Sendeplatz schon ein wichtiger Kommunikationspunkt. So einerseits für die Blinden- und Sehbehinderten-Community in Berlin und Brandenburg, aber natürlich auch ein Platz, wo eben nicht Sehbehinderte oder Blinde hören und diesem Format begegnen können. Und da ist jetzt die Frage, kann man so einen Sendeplatz einfach mal wegfallen lassen, der sich über Jahre etabliert hat, oder wie geht man damit um? Gibt es denn Anstalten von Reboot, vielleicht den Leuten da Sendezeit einzuräumen? Also soweit ich weiß nicht. Das ist ja sehr zugangsoffen. Tatsächlich, also das ist jetzt so, im Radio ist immer Ironie schwierig, ja, aber es ist, ironisch gesehen ist es tatsächlich sehr zugangsoffen, ja. Gut, kannst du uns vielleicht noch einen Ausblick geben? Ich meine, das Freie Radio Berlin wird ja wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle nicht die Hände in den Schoß legen, sondern es werden Dinge passieren. Ich weiß, es wird ein Solidaritätskonzert geben fürs Freie Radio am 16. November in der Roten Insel, aber es gibt ja bestimmt auch andere Dinge. Kannst du uns da noch ein paar Dinge sagen? Na, auf jeden Fall haben wir ja, also was momentan läuft, unabhängig jetzt von dieser ganzen Frequenzausschreibung, ist ja, dass es Anstrengungen gibt, den geltenden Medienstaatsvertrag zu ändern. Und das ist insbesondere deswegen so ein dickes Brett, wie der Senatskanzleisprecher das mal genannt hat, weil dieses Gesetz in Berlin und Brandenburg geändert werden muss, also von beiden Parlamenten und von beiden Staats- bzw. Senatskanzleien geändert werden muss. Weil die Medienanstalt eben für Berlin und Brandenburg zuständig ist und auch der Medienstaatsvertrag für Berlin und Brandenburg gilt. Ja, der Medienstaatsvertrag wurde irgendwann für Berlin und Brandenburg eingeführt, als es darum ging, den ORB und den SFB zusammenzuführen. Und damit ist dann auch die Medienanstalt zusammen für beide Länder, oder das Medienrecht eben für beide Länder synchronisiert worden. Und was aber die Änderung dieses Mediengesetzes ja erschwert. Und da wird es am 14. November, das ist ein Mittwoch, glaube ich, wird es im kleinen Säulensaal der Berliner Stadtbibliothek in der Breitenstraße, also ganz um die Ecke vom Alexanderplatz, da wird es einen parlamentarischen Abend geben, wo also Vertreterinnen und Vertreter des Abgeordnetenhauses da sein werden, aber eben auch viele Leute aus dem freien Radiobereich und dort ja, vorstellen, warum ein freies Radio in Berlin auch eine andere Gesetzgebung braucht, um in Berlin als Radio auch wirklich senden zu können. Ja, ja, schönen Dank für diese Infos. Ich fasse nochmal zusammen. Mittwoch, den 14. November in der Stadtbibliothek in der Breitenstraße eine medienpolitische Veranstaltung letztendlich, um den einen neuen Medienstaatsvertrag zu diskutieren, der eine Grundlage für freie Radios bieten könnte. Und wenige Tage drauf, dann am Freitag, den 16. Solidaritätsparty und Konzert zur Unterstützung des Freien Radios Berlin, das Ganze in der Roten Insel in Schöneberg. Und wer von den Hörerinnen und Hörern das begleiten möchte, daran teilnehmen möchte, Anteil zeigen oder nehmen möchte, ist herzlich eingeladen zu diesen beiden Terminen. Es gibt bestimmt in näherer Zukunft weitere Informationen und Veranstaltungen. Vielen Dank dir. Ja, danke auch. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ausgehtipps für diese Woche. Beginnen wir heute um 19 Uhr, also bald nach dieser Sendung, gibt es in der Regenbogenfabrik, genauer gesagt im Regenbogenkino, eine Diskussion mit Claudia von Gelö und Benedikt Hauptmann unter dem Titel 100 Jahre Revolution 1918-19, Geburtsstunde der Republik, vergessen, unvollendet. aus dem Veranstaltungstext. Was rückte die Revolution 1918-19 ins Zentrum ihres Handelns? Wo war sie erfolgreich? Welche Forderungen konnten nicht durchgesetzt werden? Was blieb unvollendet, ist aber bis heute aktuell. Die Revolution 1918-19 war zwar die Geburtsstunde der Republik, diese Republik stand aber auf so schwachen Füßen, dass sie schon 15 Jahre später hinweggefegt werden konnte. Angesichts einer stärker werdenden Rechten stellt sich die Frage, welche Anforderungen müssen heute an eine Bewegung gegen rechts gestellt werden, damit sie erfolgreich sein kann? Nach einer kurzen Darstellung des historischen Ablaufs dieser Revolution werden Claudia von Gelöhe und Benedikt Hauptmann zu den verschiedenen Fragen kurze Statements abgeben und diese zur Diskussion stellen. Das Ganze heute um 19 Uhr in der Regenbogenfabrik. Die findet ihr in der Lausitzer Straße 22 in Berlin-Kreuzberg nahe dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Morgen am Donnerstag um 19 Uhr gibt es einen Soli-Tresen- und Kneipenquiz zu Kurdistan in der Kneipe Pirata Patata. Aus dem Veranstaltungstext. Die Rote Hilfe International hat anlässlich des 8. März 2018 die Zellox-Kampagne initiiert. Es wird Geld gesammelt, um die Fraueneinheiten in Rojava und Schengal durch die Finanzierung von lebenswichtiger medizinischer Ausrüstung in Form von blutstillenden Zellox-Verbänden zu unterstützen. Für die KämpferInnen sind die blutstillenden Verbände lebenswichtig, da 60% von denjenigen, die von Schüssen verletzt werden, wegen Blutverlustes sterben, während sie auf medizinische Versorgung warten. Wir rufen dazu auf, an der Kampagne teilzunehmen und Geld für den Kauf der Verbände zu sammeln. Aus diesem Anlass organisieren wir einen Soli-Tresen mit leckeren Cocktails und einem Kneipenquiz zu Kurdistan. Das Ganze morgen am Donnerstag im Pirata Patata. Das findet ihr in der Kohlfurter Straße 33 in Berlin-Kreuzberg nahe dem U-Bahnhof Cottbusser Tor auf den Linien U1 und U8. Oder morgen Abend ebenfalls am Donnerstag um 20 Uhr gibt es in Schöneberg in der Potze eine Infoveranstaltung zu den räumungsbedrohten Projekt Meuterei und Syndikat und anschließend ein Kneipenquiz aus dem Veranstaltungstext. Nach 9 Jahren alternativer Kneipenkulturraum für Austausch antagonistischer Politik und zahlreichen Veranstaltungen soll Mitte nächsten Jahres der Vertrag der Meuterei auslaufen. Auch das Kneipenkollektiv Syndikat ist bedroht. Der Wegfall bedeutete nicht weniger als den Verlust einer weiteren linken Kneipe im gentrifizierten Neukölln und ein Ort der Organisation zur antifaschistischer Vernetzung gegen das Erstarken von neonazistischen Strukturen in Neukölln. Anschließend gibt es ein Kneipenquiz mit Anekdoten aus beiden Kneipen, wahr oder unwahr. Ihr könnt da gerne mitspielen. Das Ganze am Donnerstag, also morgen, in der Potze, in der Potsdamer Straße 180 in Berlin-Schöneberg. Die ist über den S-Bahnhof Yorkstraße, das ist die S1, S2, S25 oder über den U-Bahnhof Kleistpark, das ist die Linie U7, zu erreichen. Eine letzte Veranstaltung haben wir für den kommenden Samstag herausgesucht. Mehrere Tage, aber der Haupttag wird wohl Samstag sein, findet dort die offenen linken Vernetzungstage statt. Die werden abgekürzt auch Olive. Und das Ganze ist eine Schule für Erwachsenenbildung, also der SFE im Mehringhof. Und ich lese mal ein bisschen was aus dem Veranstaltungstext vor. Unter dem Motto »Gemeinsam Utopien denken, Leben erkämpfen« findet vom 2. bis zum 4. November die offenen linken Vernetzungstage, kurz auch Olive, in Berlin statt. In den Räumen der Schule für Erwachsenenbildung, kurz auch SFE, wollen wir uns über die Utopien der emanzipatorischen Linken austauschen. Wir wollen uns klar machen, wie, warum und wofür wir eigentlich kämpfen und warum es sich lohnt, diese Auseinandersetzung immer wieder und immer wieder voranzutreiben. Wir werden miteinander diskutieren, Vorträgen lauschen, Essen genießen und uns in solidarischer Atmosphäre vernetzen. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Und wie es wird, haben wir in der Hand. Diese Veranstaltung, diese linken Vernetzungstage, wie gesagt, von Freitag bis Sonntag. Der Haupttag des Programms ist am Samstag. Es beginnt um 11 Uhr und die Schule für Erwachsenenbildung findet ihr im Mehringhof. Der wiederum ist in der Gneisenaustraße 2a in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Station Mehringdamm. So, das waren einige interessante Veranstaltungen für die kommenden Tage. Weitere interessante Veranstaltungen, Demonstrationen, Partys, Konzerte und so weiter findet ihr in dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. The right to rape. It is difficult to use this title, but upon reflection, it must be so. Recht auf Vergewaltigung? Es mag ein Problem sein, eine Kolumne mit dieser Überschrift zu versehen, aber nach gründlicher Überlegung geht es nicht anders, denn die Wahrheit ist, dass Vergewaltigung die Geburt dieser Nation begleitet haben. Im Zuge der Eroberung der neuen Welt wurden indigene Frauen als Kriegsbeute betrachtet. Ihre massenhafte Vergewaltigung war Teil der sogenannten Indianerkriege. Auch aus Afrika verschleppte Frauen, in Ketten gelegt und in Lumpen gehüllt, wurden schon auf der Überfahrt an Bord der Sklavenschiffe geschändet. Viele dieser Frauen sprangen über Bord und starben lieber im tosenden Meer, als sich weiter von Seeleuten misshandeln und vergewaltigen zu lassen. Waren die Sklavenschiffe für die Frauen schon Horte des Schreckens, so war das Leben auf den Plantagen in den Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika für sie der blanke Horror. Dort wurden sie systematisch vergewaltigt, denn je öfter sie schwanger wurden, desto besser war das für den wachsenden Reichtum der Klasse der Sklavenherren. Auch die männlichen Sklaven spielten eine Rolle in dieser Tragödie. Wenn sie schwarze Sklavinnen vergewaltigten, sahen ihre Master sie als Zuchthengste für ein neues Menschenmaterial an. In der Tat galt die Vergewaltigung schwarzer Frauen in den USA bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht als Verbrechen, sondern als Gewohnheitsrecht der weißen Männer. Wäre es nicht wünschenswert gewesen, dass diese sich über Jahrhunderte erschreckende finsteren Zeiten nicht bis in unsere ach so ehrenwerte Gegenwart reichen? Was wir erleben, ist indes die Allgegenwärtigkeit sexueller Belästigung und Übergriffe in der modernen US-amerikanischen Gesellschaft. Erinnert sich noch jemand an den sogenannten Tailhook-Skandal? Darin wurden über 100 Offiziere von Fliegerstaffeln der United States Navy und des US Marine Corps beschuldigt, 83 Frauen und 7 Männer sexuell missbraucht, vergewaltigt oder anderweitig unangemessen und unanständig behandelt zu haben. Das alles geschah im Hilton Hotel von Las Vegas zwischen dem 8. und 12. September 1991, während des Symposiums der Tailhook Association, einer Vereinigung des fliegenden militärischen Personals von US-Flugzeugträgern. Der Untersuchungsbericht des Generalinspektors des Pentagon enthüllte brutale, frauenfeindliche Übergriffe der beschuldigten Offiziere, die zum Teil mit T-Shirts bekleidet waren, die den Auftrag, Zitat, Frauen sind Eigentum, Zitat Ende, trugen. Egal, wohin wir uns heute auch wenden, überall finden wir Beweise für die weit verbreitete Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Sie findet ihren brutalsten Ausdruck in Vergewaltigung und hat ihren Ursprung im Hass von Männern gegen Frauen und ihrer generellen Missachtung. Zur Veranschaulichung braucht man sich nur den Mann anzusehen, der zurzeit das höchste Amt im Staat innehat, US-Präsident Donald Trump. Eine weitere Bestätigung für die virulente Frauenfeindlichkeit war die sogenannte Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats wegen der Berufung von Brett Kavanaugh an den obersten Gerichtshof der USA. In diesen öffentlichen Sitzungen wurden Frauen, die Kavanaugh beschuldigten, sie als junger Mann vergewaltigt zu haben, nicht ernst genommen und ihre Aussagen als unwahr abgetan, sogar von Senatorinnen. Das Sprichwort, Zitat, Jungs sind eben Jungs, muss auch hier wieder zur Rechtfertigung dafür herhalten, dass Männer gegenüber Frauen schon mal, Zitat, über die Stränge schlagen. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Diese Kolumne von Mumia Abu Jamal erschien im etwas kürzeren Original am 21. Oktober 2018 auf Prison Radio unter dem Titel Right to Rape und in deutscher Übersetzung und Editierung von Jürgen Heiser in der Tageszeitung Junge Welt am Montag, den 29. Oktober 2018. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis, schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Kids are Ich hatte es in der Einleitung ja bereits gesagt, es gab aktuelle Gerichtsvorgänge bei dem amerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Am vergangenen Montag gab es eine weitere Anhörung. Und ich habe jetzt die Freude, hier den Bericht der Mumia Hörbuchgruppe vorliegen zu haben. Und den werde ich euch einfach mal vorlesen. Siebte gerichtliche Anhörung um neues Verfahren für Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamals siebte Anhörung im Revisionskontrollgericht von Philadelphia, USA, fand gestern am 29. Oktober 2018 statt. Es ging dabei erneut um die Frage, ob der an Mumias zum Glück vergeblich geforderter Hinrichtung beteiligte Staatsanwalt Castile später als Revisionsrichter das Berufungsverfahren ablehnen durfte und ihn somit seines Rechtsweges beraubte. Hätte Castile dieses Verfahren überhaupt leiten dürfen, da er doch selbst Teil der Anklage und Vollstreckung in der vorherigen Instanz war? Vor dem Gericht hatten sich zahlreiche Unterstützerinnen von Mumia versammelt und beantworteten diese rhetorische Frage mit der Forderung nach seiner Freilassung. Die Freilassung politischer Langzeitgefangener im US-Bundesstaat Pennsylvania ist dabei derzeit keine völlig utopische Forderung. Mike Africa, einer der Move-9-Gefangenen, wurde am 23. Oktober 2018 nach 40 Jahren Haft endlich freigelassen. Er ist damit der zweite der neuen Move-Gefangenen, die ihre Freiheit in diesem Jahr wiedererlangen konnten. Zwei seiner Gefährtinnen starben im Knast, während fünf weitere noch immer in Haft sind. Mumia Abu-Jamal hatte 1978 den Prozess gegen die Move 9 als Pressevertreter verfolgt und deutliche Worte für die politische Repression gefunden, die er damals in Philadelphias Gerichtssaal beobachtete. Diese und folgende Beiträge brachten ihn selbst ins Fadenkreuz von Polizei und Politik, allen voran des autoritären damaligen Bürgermeisters Riddle. Nur drei Jahre später, am 9. Dezember 1981, wurde Mumia selbst Opfer dieses zutiefst korrupten und rassistischen Apparates. Sein manipulierter Prozess begann 1982 und ist bis heute nicht beendet. Richter Tucker sagte am Ende der gestrigen Anhörung, also der Anhörung am Montag, dass er seine Entscheidung, ob es nun endlich ein neues Berufungsverfahren geben wird, am 3. Dezember 2018 bekannt geben werde. Außer Mumias Verteidigung würde vorher noch maßgeblich neue Beweise vorlegen, die eine erneute Anhörung notwendig machten. Knapp 37 Jahre nach der Festnahme des afroamerikanischen Journalisten bewegt sein Fall nach wie vor die Gemüter in Philadelphia, wie erst kürzlich die Abschaltung von Fernsehanzeigen eines Kandidaten der Demokratischen Partei zeigte, der von der FOP beschuldigt wird, ca. 3 Millionen US-Dollar an den unabhängigen Fernsehsender Democracy Now! Gespendet zu haben, in dem unter anderem auch Mumia Abu-Jamal zu hören ist. Wie so oft bei rechten Kampagnen gab es allerdings keinerlei Beweise für die behaupteten Anschuldigungen. Trotzdem nahmen diverse TV-Stationen die Anzeigen aus dem Programm. Am 9. Dezember 2018, also in wenigen Wochen, ist Mumias 37. Haftjahrestag. In Berlin rufen Unterstützerinnen und Unterstützer zu einer einstündigen Solidaritätskundgebung vor die US-Botschaft auf. Sie findet statt am Sonntag, dem 9. Dezember 2018, in Berlin. Um 14 Uhr ist der Beginn. Es ist die Kundgebung an Mumias bereits 37. Haftjahrestag. Sie steht unter dem Motto Free Mumia, Freedom All. Und die US-Botschaft findet ihr am Pariser Platz 2 am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte. Und der nahegelegene U&S-Bahnhof heißt Brandenburger Tor. Der Artikel endet mit der Parole Free Mumia, Freedom All. Soweit der Beitrag der Mumia-Hörbuchgruppe, erschienen am 30. Oktober, also gestern, auf der Internetplattform de.indimedia.org. Come back there versus businessman, the demagogic power. prison instead of sending us to college. The janitor's mop can't clean the situation when the dictator of our nation is called a corporation. Swear to God, my mama never supported Obama. I'm a Chicago riot starter like a Haymarket martyr. I'd rather focus on the streets, organizing the tribes. Go against the grain and know that I tried. I'm not into working backwards, I'm talking direct action. I'm talking fighting for freedom for the poor and working classes. I will work for reform, this is for my unborn. I'm putting on a ski mask and this weapon is drawn. Der letzte gehörte Song war Rebel Diaz, eine Hip-Hop-Crew aus der Queens, nein, Bronx, ich glaube Bronx in New York, aus dem Latino-Teil der Bronx, die sehr aktivistisch unterwegs sind und Hip-Hop als Werkzeug zur Selbstermächtigung und zum Widerstand und vor allen Dingen wahrscheinlich eher erster Linie zum Protest gegen die herrschenden Zustände benutzen. Sehr interessante Band, könnt ihr euch im Internet mal anschauen, war auch schon ein paar Mal in Berlin, hat hier ganz beeindruckend aufgespielt. Ich erinnere mich an ein Konzert im Jockel in Kreuzberg, ein anderes auf dem Fosifa Festival, was es leider nicht mehr gibt. Sehr beeindruckende Band. So, die Sendung hier neigt sich fast dem Ende zu. Wer das Ganze hier nochmal hören will oder auch Freundinnen und Freunden und Bekannten darauf aufmerksam machen will im Internet. Wir haben einen Blog, auch der wird sich in naher Zukunft ändern, aber im Augenblick ist der radioaktivberlin.blogsport.de. Da gibt es dann diese Sendung in ein paar Stunden als Podcast und natürlich auch ältere Sendungen, Sondersendungen, viele andere Dinge, die wir so tun und machen, könnt ihr da finden. Also radioaktivberlin.blogsport.de, alles zu dieser Sendung. Wir haben natürlich auch mit anderen Radiogruppen zusammen einen Livestream im Internet und ein Portal auf freieradios.de und. Also einiges für Leute, die sich ein bisschen mehr informieren wollen, was denn in der freien Radiolandschaft in Berlin so los ist. Okay, das letzte Wort in dieser Sendung, das hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das ist jetzt, glaube ich, seit 2007 so bei Radioaktiv Berlin. Und das wird auch so lange bleiben, bis er endlich frei ist. Und wie wir heute gehört haben, tut sich ja einiges in seinem Fall. Wir hoffen sehr, dass er in einigen Jahren hier selbst sitzen kann, um die Schlussabsage zu sprechen. Bis dahin müsst ihr mit einem vorproduzierten Jingle aus den 90er Jahren vorlieb nehmen, den er damals noch im Todestrakt eingesprochen hat. Hier nach mir kommen gleich die Kolleginnen und Kollegen der Berliner Runde von Studio Ansage. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Thank you. Back down. Whoa.